Dialoge Seite 88, Machiavell. Nach dem Glücken eines Staatsstreiches ist nicht alles erledigt. Man erkennt noch nicht genau, was die Tatkraft eines Usurpators vermag. Man wird ihn auf die Probe stellen, man wird sich gegen ihn mit bewaffneter Hand erheben. Nun ist der Augenblick gekommen, einen Schrecken einzujagen, der die ganze Bürgerschaft trifft und selbst die tapfersten Herzen lähmen wird. Frage nicht, was geschehen wird. Es ist notwendig, dass die Herzen ein für allemal erstarren und die Angst sie erweicht.